1 live. Domian. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema, ein festes Thema. Und das Thema heißt Suizid. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die einen Selbsttötungsversuch unternommen haben oder die mit dem Gedanken spielen, sich das Leben zu nehmen. Und ich möchte gerne sprechen mit Leuten, die einen Angehörigen durch Freitod verloren haben. Und grundsätzlich auch gerne mit euch darüber diskutieren, über die Frage, ist der Suizid moralisch, ethisch grundsätzlich und generell abzulehnen? Oder ist er vielleicht die letzte und auch legitime Option unter gewissen Umständen des letzten Handelns für den Menschen? Wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist die Maria. Und Maria ist 77. Guten Morgen, Maria. Guten Morgen, Domian. Ja, du hast auch dich zu dem sehr ernsten Thema gemeldet. Ja. Warum? Ja, also ich habe das selbst unmittelbar, aber jetzt erstmal zu deiner Bemerkung, zu deiner Frage, ob man es als moralisch oder unmoralisch ansieht. Mhm. Im Grunde genommen sehe ich es nicht als unmoralisch an und ich habe sogar ich erkundige mich schon immer, sollte ich mal in meinem Alter jetzt irgendwann sehr krank werden oder so, dann würde ich es versuchen zu tun. Mhm. Ja, also meine Geschichte war einfach, dass mein Mann sich vor gut 30 Jahren, ist schon so lange her, ich bin jetzt doch ein bisschen aufgeregt. Es ist leg einfach mal los. Es ist lange her, ja. Aber es ist nicht weg, natürlich. Ne? Also er hat sich vor 30 Jahren das Leben genommen. Ja, und zwar quasi aus Versehen. Aus Versehen? Ja. Was ist passiert? Darf ich dir kurz chronologisch die Vorgeschichte erzählen, sonst komme ich ins Schwimmen. Mhm. Also mein Mann, wir waren 13 Jahre verheiratet, wir hatten zwei Kinder, ich habe sie noch, und meine Tochter wurde durch die Pockenimpfung, behielt sie einen Hirnschaden und war geistig behindert, ja. Und das hat mein Mann, er war beleidigt. Er mochte das Kind nicht mehr, sie war blöd, ne, jetzt, ne. Wie alt war das Kind, als die Pockenimpfung? 14 Monate alt. Und man wurde ja damals gezwungen. Und er hat das Kind aufgrund der Behinderung abgelehnt? Ja, er hat ihr nichts getan weiter, aber er hat sie möglichst meistens links liegen lassen. Und das muss doch für dich als Mutter ganz schlimm gewesen sein. Ja, natürlich. Und er fing, früher hat man, er war Konstrukteur und hat viel auf Baustellen nivelliert und so ausnivelliert. Und damals hat man nicht reingespuckt, da wurde immer einer eingeschenkt vor vielen Jahren. Ne? Und aber er wurde dann vom Gesellschaftstrinker zum Problemtrinker, also Spiegeltrinker. Ne? Und du glaubst, das hat mit dem Kind was zu tun? Ja, er hat, also ich habe ihn gefragt mal, ich habe gesagt, bitte sage mir doch mal warum. Sollte es bei uns nicht stimmen, dann können wir das ja ändern. Mhm. Nein, nein, sagt er, wo denkst du hin? Und dann sagte er ganz beleidigt, aber ich habe schließlich ein behindertes Kind. Und da sagte ich nur, wie, ich nicht? Ja. Sag ich, dann müsste ich doch jetzt auch anfangen und so weiter. Aber mit solchen Gründen, das wirst du auch wissen, kann man Alkoholiker nicht kommen. Nein, nein, natürlich. Und das hat sich gesteigert. Ich hatte öfter dran gedacht zu gehen, nur ich war ganz alleine. Das behinderte Kind noch, der zwei Jahre jüngere Sohn. Und was ich gerade fragen wollte, Maria, warst du nicht schockiert, dass der Mann, den du geliebt hast, der Vater deiner Kinder, dass der so eine schlimme Aussage über ein behindertes Kind macht? Ja. Natürlich war ich schockiert. Er hat mir die ganzen Jahre immer wieder erzählt, wie sehr er mich doch liebt. Und hat nicht gemerkt, wie sehr er darin immer von diesem Faden ein ganzes Stück abschnitt. Als er das zu dir das erste Mal gesagt hat, oder dieses Mal, von dem du gerade erzählt hast, wie hast du darauf reagiert? Ja, ich habe nur gesagt, du hast ein behindertes Kind, ich nicht. Und weiter hast du nichts gesagt? Und ich habe gesagt, dann müsste ich jetzt, nach deiner Logik, müsste ich jetzt auf jeden Fall anfange zu trinken. Mhm. Sag ich, und jetzt habe ich nicht nur ein behindertes Kind, sondern einen Alkoholiker zum Mann. Mhm. Sag ich, was soll ich machen? Gleich aus dem Fenster springen und so weiter. Ne? Das hat ihn aber nicht besonders... Nein. Er war in seinem... ja, er war sehr dominant auch in seiner... Mhm. Er ließ sich auch von keinem irgendwas sagen. Mhm. Ne? Und wie gesagt, ich traute mich nicht wegzugehen, weil ich niemanden hatte, keine Eltern, keine Mutter, niemanden. Ne? Mhm. Und damals war die Akzeptanz von Behinderten nicht so wie heute. Ja, das stimmt. Ne? Ja. Und sie gingen dann zur Sonderschule und ich war immer nur froh, wenn er sie eigentlich in Ruhe gelassen hat. Er hat ihr nicht direkt was getan. So, aber sie spürte natürlich auch seine Abneigung. Ja, natürlich. Natürlich. Und war ziemlich verkrampft dann. Jetzt kommen wir zu dem zur Selbsttötung aus Versehen. Genau. Und dann hatte er, ich muss mich ein bisschen beeilen, dann hatte er, dann auf Druck dann natürlich, ne, hatte schon Kündigungsandrohungen gekriegt vom Chef und Delir gehabt und so weiter und hat sich doch dann überreden lassen, eine Entziehungskur anzufangen. Mhm. Die hat er aber nach 6 Wochen abgebrochen. Mhm. Und ich hatte ihm vorher gesagt, ich stehe zu dir, wenn du die Kur durchziehst. Mhm. Na, dann fangen wir neu an. Sag ich, aber solltest du die abbrechen? Denn er rief mich jeden Tag an und sagte, morgen komme ich nach Hause. Mhm. Er war mir böse. Mhm. Wollte mich das spüren lassen. Und ich hatte Angst. Ich hatte am Schluss schon Magengeschwür, bei dem, wenn das Telefon klingelte, kriegte ich Krämpfe. Und weil er mir immer sagte, ich breche morgen die Kur. Und ich habe, bitte, sag ich, mach die Kur weiter. Das ist das Einzige, was uns helfen kann. Maria, wir kommen jetzt mal zu der Selbsttötung. Genau. Ne? Dann hat er die Kur abgebrochen und ich bin wie versprochen dann am nächsten Tag zum Anwalt gegangen. Mhm. Dann hat er mich erst selber bedroht, hat gesagt, ich bringe dich um, wenn du gehst. Dann habe ich erst bei Bekannten eine Wohnung gefunden, mit den Kindern da hingezogen. Und dann wollte er mich zurückhaben wieder, ne? Uns zurückhaben. Dann hat er angefangen, Erpressungsspielchen zu machen. Ne? Das erste war, wo er angeblich... ich habe einen Vorschlag, Maria. Bevor du das erzählst, sag mal bitte, wie er sich aus Versehen umgebracht hat. Also, das war der dritte Versuch. Er hatte unseren 11-jährigen Sohn zu dem Schauspiel hinbestellt, ja, und den Sozialarbeiter. Zu dem Schauspiel? Ja, dem Schauspiel. Was für ein Schauspiel? Das sollte es werden. Er wollte uns ja, er hat die Vorstellung gehabt, ganz offensichtlich, die beiden sehen, wie er gerade im Begriff ist, sich aufzuhängen, ja, dass er dann, dass die zu mir kommen und sagen, wir müssen zurück oder sie müssen zurückgehen. Aber das hätte keiner gemacht. Moment, das hat jetzt, er bestellt den Sohn dahin. Und ja, den Elfjährigen. Den elfjährigen Sohn und den Sozialarbeiter. Ja. So, jetzt kommt ihr hin und was passiert da? Ja, dann passierte Folgendes. Ich muss gleich vorausschicken, mein Sohn hatte die Verabredung mit dem Vater vergessen und ist zum Kumpel gegangen. Das wusste ich aber nicht. Mhm. Ne? Mhm. Ich dachte, er wäre da. Und dann kam der Sozialarbeiter, hat sich eine Stunde verspätet. Ne? Mhm. Und dann stand, er hatte den Strick vorher oben angebunden, an einem Querstück im Treppenhaus und ist dann rübergeklettert, stand mit den Füßen auf dem Treppenvorsprung, ja, und hat den Strick um den Hals gelegt, hat beide Hände in dem Strick auch gehabt, ja, und hat gewartet. Und da keiner kam. Er hat gewartet auf seinen 11-jährigen Sohn und den Sozialarbeiter. Ja. Und wollte sich, habe ich das richtig verstanden, vor den Augen dann... Nein, er wollte sich nicht aufhängen. Er wollte als Warnung oder als... Ja, weil man hat ihn nicht, er hat mehreres so gemacht, so offensichtlich war das nicht ernst gemeint, dass er jetzt meinte, er müsste einen Schritt weiter gehen. Ne? So, was ist jetzt genau passiert? Und dann ist er wohl gekippt. Er hat ja immer Alkohol gehabt und auch Barbiturate im Kopf. Ne? Und dann ist er wohl gekippt. Ne? So. Er ist nach vorne gekippt. Und somit hat er sich das Leben genommen. Selbst. Er hat sich mit seinen eigenen Händen dann stranguliert. Die waren ja immer noch in der Schlinge drin. Und die Füße, die verstanden immer noch auf dem Treppenvorsprung, die Fußspitzen. Und weil die Hände... Ja, die Schlinge zog sich, also er hatte so da gestanden, weißt du, und so die Hände so von außen so in die Schlinge reingetan, rechts und links und beide. Das ist der Beweis dafür, dass es ein Versehen war, meinst du? Dass die Fußspitzen noch auf der Treppe standen. Mhm. Er hing nicht. Ne? Also hat die Poli- er war nach vorne gekippt. Ja, ja. Und seine Füße, die waren immer noch auf dem Treppenvorsprung und waren durch das Gelände abgestützt. Also das war auch die Einschätzung der Polizei, dass es ein Versehen war. Genau. Ja, ja, genau. Mhm. Aufgrund seines Vorverhaltens und eben halt durch diese Position. Mhm. Denn wenn einer wirklich das möchte, der springt ja dann. Wie war das damals für dich, als du das dann erfahren hast? Der Sozialarbeiter kam als Erster, ne, und hat mir das gesagt. Wo warst du eigentlich zu dem Zeitpunkt? Wir hatten schon eine andere Wohnung. Gehabt, ach so. Ne, Die Kinder und ich. Und der kam als Erster und sagte mir das. Und ich habe nur in dem Moment, man ist ja schockiert, das heißt, ja, ich war ja einiges gewöhnt von ihm schon, ne. Und aber dann habe ich so einen Hass empfunden. Ich habe wegen dem Jungen. Ich hab gesagt, haben Sie einen kleinen Jungen da gesehen? So und so. Nein, sagt. Oh Gott, sagte ich. Der hat ihn gefunden und rennt jetzt irgendwo rum. Mhm. Irrt herum. Mhm. Das war deine erste große Sorge. Ja, die erste Sorge. Mhm. Und da kam so ein Hassgefühl auf, das ich nie vorher und niemals nachher empfunden habe. Unbändigen Hass. War der Hass auch dann doch einige Wochen, Monate nein, später? Nein, so nicht. Mhm. Schon Enttäuschung und auch eine gewisse Trauer. Sagen wir mal, ich kann nicht sagen direkt um ihn. Denn er hat mich, die Bekannte und alle sagten, er hätte dich nie losgelassen. Mhm. Wie alt war er eigentlich? Als 45. 45? Ja. Mhm. Und das ist natürlich ein Ereignis, das dich dein ganzes Leben auch begleitet. Ja, es ist nie weg. Ne? Es ist nie weg, nein. Es ist zwar jetzt so, ich habe mir damit geholfen, dass ich es auch erzählt habe, darüber geredet habe. Mhm. Am Anfang hatte ich immer einen Stein im Magen, wenn ich gesprochen habe. Und glaube ich, ja. Jetzt ist es eher so, dass ich so neben mir stehe dann. Mhm. Und dieser Hass ist auch weg. Ich denke mir... Das wäre auch schlimm, wenn der Hass heute noch da wäre. Nein. Ja. Ich denke, er war halt auch, sagen wir es mal so, das ist nicht misszuverstehen, man sagt ja, jemand ist ein armes Schwein, ne? Mhm. Weil er in dieser Sache gefangen war. Und er war arm dran natürlich auch. Ich danke dir, dass du uns das erzählt hast. Mhm. Es war so, das wollte ich nur kurz sagen, war so, dass ich die Jahre davor, wo es uns so, mit ihm, es war schon sehr belastend. Das glaube ich. Schlagen hat er mich auch mal und so. Aber. Es ist eine große Geschichte. Ja, und dann waren die meine Tochter als mit ihrer Behinderung, die hatte auch dann Probleme, ne, und dann habe ich Selbstmordgedanken bekommen, eine Zeit lang. Dann habe ich immer gedacht. Aber die sind jetzt. Nein, gar nicht mehr. Liebe Maria, ich mach mal einen Schnitt, sonst rennt uns so ein bisschen die Zeit weg. Genau, entschuldige. Ich danke dir sehr für deinen Anruf und wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, danke. Mach's gut. Tschüss, ciao. 0800 220 50 50, unser Thema heute Suizid. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die jemanden verloren haben durch Selbsttötung oder mit Menschen, die einen Versuch schon unternommen haben. Hier ist Denise. Hallo? Hallo? Denise, genau. Denise, grüße dich. 20 Jahre alt. Ja, hallo. Genau. Denise, du hast zum Thema Freitod angerufen, Selbsttötung. Warum? Genau. Ich habe mit ungefähr 14, 15, ich weiß es nicht mehr so genau, einen Selbstmordversuch hinter mir, ja. Warum hast du das damals gemacht? Also es war so, in der Schule, also ich war schon immer etwas anders, also ich hatte sehr zeitig gefärbte Haare, ich wollte immer ein bisschen anders aussehen und ja, das kam in der Schule halt nicht so gut. Hallo? Ja? Ja, da bist du wieder, du warst gerade weg. Also das tut mir kam, leid, also das, der Anfang das, ist hier relativ schwer. Das kam in der Schule nicht so gut, das haben wir noch gehört. Genau, das kam auf alle Fälle in der Schule nicht so gut an. Ja. Und ja, daraufhin wurde ich halt gemobbt. Was heißt gemobbt? Ich wurde beleidigt, ich wurde bespuckt. Ich wurde die Treppen reingeschubst, solche Sachen. Mhm. Aufgrund, weil du einfach äußerlich ein bisschen anders aussahst. Hey. Da haben wir wieder eine prachtvolle Leitung. Hallo? Hallo? Ja, ich glaube, es liegt an, ich glaube, es liegt an deinem Gerät, nicht an uns hier. Bis wohin waren wir denn? Also, du hast erklärt, wie du gemobbt worden bist. Und da habe ich gesagt, aufgrund nur dessen, weil du irgendwie, du warst ein bisschen anders äußerlich. Genau, und ich habe auch keine Markenklamotten getragen. Das hieß, ich wurde gleich doppelt out. Also, ja, genau. Also, das hat dich dann wahrscheinlich auch in die Einsamkeit getrieben. Genau, also die Freunde haben sich von mir abgewandt. Ich stand am Ende alleine da. Das Problem war, meine Eltern hatten 3 Schichtarbeit in einer anderen Stadt. Das heißt, die mussten, ja, ich habe die, wenn ich sie gesehen habe, vielleicht 10 Minuten am Tag gesehen. Und ja, das Ende war, ich hatte eigentlich niemanden. Meine Eltern wollte ich nicht belasten. Die hatten genug Stress. Und dann greift man zu so einem dramatischen Mittel. Was genau hast du getan? Genau, also das fing an, ich habe Alkohol getrunken, ich habe mich dann halt mit jemandem getroffen und der hatte halt Alkohol dabei und so fing das an, dass ich dann einen schlechteren Kreis, sag ich mal, kennengelernt habe. Ich habe dann angefangen halt, wie gesagt, Alkohol zu trinken täglich, ich habe angefangen zu klauen, ich habe angefangen mich zu ritzen und ja, mein Verhältnis mit meinen Eltern, was vorher extrem gut war, wurde schlecht. Ich habe mich komplett verschlossen und bin dann, halt immer tiefer reingerutscht. Und dann kam es in dem Alter 14, 15 zu dem Selbsttötungsversuch. Was genau hast du gemacht? Wie hast du versucht, dir das Leben zu nehmen? Genau, also als erstes kam noch eine Alkoholvergiftung und dann halt, ja, dann kam es halt dazu, dass ich irgendwann halt da saß. Meine Eltern waren bei meiner Freundin, ihren Eltern. Jetzt kracht die ja. Leitung wieder weg. Sag doch mal, Dennis, was du gemacht hast, wie du versucht hast, dir das Leben zu nehmen. Also ich saß halt dann da und irgendwie gab es eine Kurzschlussreaktion. Also ich habe mir das alles mal so durch den Kopf gehen lassen, was eigentlich so jetzt mein Standpunkt ist. Ich bin alleine, ich habe ja niemanden und habe dann halt so die Mittel gegriffen, ja, Tabletten mir einzuflößen. Aber mit 14, 15 weiß man ja noch gar nicht, welche Tabletten man nehmen soll, wie viel man nehmen soll. Wie hast genau, also bin ich quasi auf Nummer sicher gegangen und habe halt alle gegessen, die ich gefunden habe. Einfach willkürlich zusammengesucht, was zu Hause war. Genau. Und habe mir das dann halt eingeflößt komplett. Und du warst da zu Hause, als du es gemacht hast, oder wo warst du? Zu Hause. Und es war niemand da? Nee, es war keiner da, weil meine Eltern waren ja bei meiner damaligen besten Freundin zu dem Zeitpunkt der Eltern gewesen, zum Kaffee trinken eingeladen. Wie lange hat es gedauert, bis man dich dann gefunden hat? Also mein Papa hat mich angerufen, weil die wollten Bilder machen und die Cam war zu Hause und er fragte mich nur noch, könntest du mir die Cam vorbeibringen? Und ich so, nee. Und er hat halt gemerkt, dass ich ziemlich komisch war, ist dann da hattest du schon, da hattest du schon die Tabletten eingenommen? Genau. Bist aber nicht direkt eingeschlafen danach? Nee, also ich habe noch Nasenbluten gekriegt, mir war ziemlich däumelig im Kopf, also so, ja, ziemlich schwindelig gewesen. Mein Papa hat halt gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, ist dann auch gekommen und er hat mich dann halt gefragt mit meiner Mama zusammen, was ist los, was habe ich getan und ich habe halt bloß gesagt, ich habe Tabletten ganz viele geschluckt und meine Mama wollte halt wissen, wie viel und dann bin ich wahrscheinlich auch schon zusammengesackt. Und ich weiß bloß noch, dass ich dann nächsten Tag aufgewacht bin in einer anderen Stadt, in einer Klinik. Und mir wurde gesagt, mir wurde der Magen ausgepumpt und irgendein Mittel hat er mir gegeben, was das die Gesamtwirkung einschränken soll. Ich weiß nicht, also er hat es ziemlich komisch erklärt. Du hast wahrscheinlich Glück gehabt, dass man dich so schnell gefunden hat oder dass du so schnell dann in medizinische Behandlung gekommen bist. Ja, genau. Wie hat sich das Leben danach, nach diesem Selbsttötungsversuch dann bei dir verändert? Um einiges. Also ich wurde eingewiesen. Hatte 1:1 Betreuung auch gekriegt, alles was halt dazugehört. Hatte aber nicht wirklich das Gefühl, dass mir geholfen wird, sondern ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss denen das sagen, was sie hören, damit ich nach Hause kann. Hattest du denn ja in gewisser Weise, hast du das bereut, dass du das getan hast, unmittelbar danach? Natürlich. Naja, also natürlich ist es nicht. Es gibt ja auch Leute, die dann sich fast ärgern, dass es nicht geklappt hat. Okay, du hast dann in der Klinik, hast du denen nach dem Mund geredet, weil du schnell nach Hause wolltest. Genau, weil es hieß, wenn ich nicht ordentlich mitmache, darf ich nicht nach Hause. Es war mal so, alle 2 Wochen durfte man für ein Wochenende nach Hause. wenn man das getan hat, was sie verlangt haben. Wir hatten so einen Zettel, das war wie so ein Staffellauf, da stand Schule drauf, Therapie und solche Sachen. Und die habe ich immer alle brav erledigt, halt, dass ich dann nach Hause kann, weil zu meinen Eltern hatte ich trotzdem einen guten Draht, also wir hatten schon immer ein gutes Verhältnis. Und ging es dir denn seelisch dann dennoch etwas besser danach? Ja, es war so, mir ging es dann relativ wieder gut. Ich kam zu klaren Gedanken, hatte halt genug Zeit, um drüber nachzudenken, was ich eigentlich für Mist gebaut habe. Mhm. Denn in dem Moment, wo ich es getan habe, war ich mir den Ausmaß gar nicht bewusst. Also ich war bewusst, dass ich wahrscheinlich sterben könnte dran, aber nicht bewusst, was das eigentlich anrichtet mit den ganzen Personen, die da drumherum sind in dem Umfeld. Mhm. Und ja, das ging dann relativ wieder. Ich wurde dann entlassen. Was hast du denn in deinem Leben verändert danach? War so, ging dann in die Schule, wurde. Jetzt haben wir dich nicht verstanden. Ich bitte dich, das nochmal zu sagen. Klassen? Ich glaube, jetzt bricht die Leitung völlig weg. Hallo? Ja. Okay, wir machen noch einen Versuch, Dennis. Denise, entschuldige. Wie hat sich das Leben jetzt bis heute bei dir verändert? Also, es war so, ich wurde dann relativ schnell entlassen. Mhm. Und ja. Ich wurde dann aber wieder in der Schule gemobbt, weil es natürlich rauskam. Mhm. Und meine Mama ist dann mit mir fortgezogen in eine andere Stadt, weil sie gehofft hat, dass sich das bessert. Ah, war das die Lösung? Ich muss sagen, ja, im Nachhinein ja, auf alle Fälle. Geht es dir heute gut? Mir geht's gut. Ich bin Mutter von 2 Kindern. Ah, schon von 2 Kindern? Ja. Wann kam das erste, in welchem Alter? Mit 17 schon da wegen. Also es war schon ziemlich nah an den nach dem Versuch dran und das hat auch eigentlich alles in meinem Leben geändert. Meine Einstellung, meine Sichtweise, alles. Das ist toll zu hören. War das Kind denn ein Wunschkind? Nee, das war eher leichtsinnig von mir. Mit 16 dachte ich, mich trifft eh nicht. Und ja, dann ist es passiert, mir wurde es gesagt und ab dem Zeitpunkt, wo ich das Herz schlagen gesehen habe, war bei mir alles vorbei. Also kann man sagen, dass die Kinder quasi die beste Therapie für dich waren? Ja. Super. Auf alle Fälle. Das ist sehr schön zu hören. Liebe Denise, ich danke dir sehr herzlich, trotz der schwierigen Leitung, aber wir haben dich gut verstanden. Wünsche dir alles Gute weiterhin. Jetzt ist sie ganz weg. 0800 220 50 50, unser Thema heute Suizid. Und ich begrüße herzlich den Markus. Markus ist 34. Guten Morgen, Markus. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Markus. Ja, und bei mir geht es eigentlich um meinen Bruder, der hat sich im letzten Jahr das Leben genommen. Wie alt ist dein Bruder geworden? 51. 51. Ja. Weißt du, warum er sich das Leben genommen hat? Die Frage habe ich mir jetzt schon tausendmal gestellt, warum. Weil ich war eigentlich derjenige von der Familie, wo wirklich den meisten Kontakt zu meinem Bruder hatte. Mhm. Und ich wusste auch immer, wenn es ihm schlecht ging und so weiter und so fort, weil er hatte die Diagnose schon bekommen, schon vor längerer Zeit, dass er Bauchspeicheldrüsenkrebs hat. Mhm. Okay, dann kann man ja schon erahnen, woher die Motivation kam, sich zu töten. Und im Februar hat er dann noch die Diagnose bekommen, dass er Hautkrebs hat. Mhm. Ja, und war er alleine oder hatte er selbst auch eine Familie? Er hatte zwar Kinder, seine Jüngste war jetzt 8 Jahre alt. Ach, so kleine Kinder noch? Ja. Und aber er lebte mit seiner Partnerin nicht mehr zusammen? Nein. Mhm. Mit der Partnerin ging es schon eine ganze Weile eigentlich schon auseinander. Und das Kind war ja auch bei einer Pflegefamilie untergebracht. Ach so, das Kind lebte nicht bei der Mutter? Nein, lebte auch nicht bei der Mutter, weil die Mutter Alkoholikerin war. Mhm. Warum lebte das Kind dann nicht bei deinem Bruder? Weil er sich halt auch oftmals zum Alkohol hingezogen gefühlt hat. Ja. Würdest du sagen, dass du hast es ja gerade eigentlich angedeutet, dass du sein engster Vertrauter warst, quasi sein bester Freund. Ja. Es gab sonst ja niemanden in seinem Umfeld. Also in seinem Umfeld eigentlich gar nicht. Also bei ihm war es einfach so, vor 6 Jahren zum Beispiel, da hat er seinen besten Kumpel eigentlich tot in der Wohnung gefunden. Mhm. weil er hatte den Schlüssel von seinem besten Freund und sein bester Freund, den hat er einfach, der wollte ihn besuchen und dann hat er ihn tot in der Wohnung gefunden. Also auch noch ein heftiger Schicksalsschlag für ihn, für deinen Bruder. Ja, genau. Ja. Wie hat dein Bruder sich das Leben genommen? Und zwar hat er laut Kriminalpolizei durch Tabletten und Alkohol. Mhm. Wer hat ihn gefunden? Und zwar, er hat eigentlich mehr oder weniger in einer Wohngemeinschaft gelebt. Mhm. Also mit nochmal jemandem zusammen. Und da war es einfach so, der hat ihn anscheinend in der Nacht in seinem Zimmer dann gefunden. Um wie viele Stunden waren vergangen seit der Einnahme der Tabletten? Also wo die Polizei kam, haben sie nur noch den Tod festgestellt. Ah ja. Mhm. Und das Problem war ja eigentlich, dass ich, ich bin aus der Nachtschicht rausgekommen und meine Schwester hat mich dann morgens angerufen und hat mich gefragt, ob ich was von ihm gehört habe und weil er so was Komisches auf Facebook gepostet hat. Was hat er gepostet? Er hat es dann auf Englisch geschrieben und meine Schwester hat aber den Sinn nicht komplett verstanden. Sag's uns mal auf Deutsch, was ist. Und er hat sich dann von seinen Facebook-Freunden und von seiner Familie verabschiedet. Auf Englisch? Ja, genau, auf Englisch. Warum hat er das auf Englisch gemacht? Weil er hatte eigentlich mehr oder weniger vor, er hatte eine thailändische Freundin kennengelernt. Mhm. Und hatte eigentlich vor, im Juli dahin zu fliegen. Mhm. Mhm. So, aber er war schwer krank. Ja, genau, er war schwer krank. War er final erkrankt? Das heißt, war er quasi austherapiert, war mit seinem Tod zu rechnen? Davon hat er eigentlich zu mir gar nichts gesagt. Das ist ja das. Aber das ist doch sonderbar. Wenn ihr beide so eng wart, dann spricht man doch gerade über sowas Existenzielles. Also, das war im halben Jahr davor, und das war ja das Kuriose. Da ist er so kurzerhand mal bei mir wieder vorbeigekommen. Also, das war dann vor seiner Diagnose mit dem Hautkrebs. Und hat halt einen Besuch gemacht, weil er wollte dann noch unbedingt zu meiner Schwester und dann zu meiner Mutter noch, obwohl mein Bruder jetzt nicht den engsten Kontakt zu meiner Mutter hatte. Mhm. Und ich vermute, dass das wahrscheinlich seine Abschiedstour war. Mhm. Denk ich jetzt mal. Mhm. Aber auch wenn ihr nicht darüber gesprochen habt, wie ist denn deine Einschätzung? War er so erkrankt, dass es keine Hoffnung mehr gab? Also laut dem Bild, was wir dann noch auf seinem Handy gefunden haben, hat man den Hautkrebs schon im Gesicht gesehen. Im Gesicht gesehen? Ja. Er hat überall so Flecken gehabt und. Aber das hättest du doch auch sehen müssen. Wie lange? Ja, ich habe ihn ja das letzte Mal gesehen. Das war im Januar. Im Januar das letzte Mal gesehen und wann hat er sich? Ja, genau. Wann hat er sich umgebracht? Im Juli. Ach so. Wohnt ihr nicht in einer Stadt zusammen? Nein, das ist ja das Problem. Wir waren ja so knapp 300 Kilometer. Ach so. Sind wir auseinander gewohnt. Okay, gewohnt. Wie oft habt ihr telefoniert miteinander? Eigentlich jede Woche mindestens einmal. Entweder hat er jetzt telefoniert oder hat er mal auf WhatsApp oder so geschrieben. Weißt du denn, ob er wegen des Bauchspeicheldrüsenkrebses oder auch wegen der anderen Erkrankung, war er in einer Chemotherapie, ist er operiert worden oder irgendetwas? Weißt du was? Ich weiß, dass er zum Beispiel bei Bauchspeicheldrüsenkrebs hat er immer zu mir gesagt, man kann da nichts machen. Also er wollte sich auch vom Arzt her Okay, ich merke schon, du bist da nicht richtig informiert. Das heißt, er hat dir das nicht richtig alles erklärt, was ja, da genau. im Krankenhaus passiert ist, welche Behandlung er ja, vielleicht genau. abgelehnt hat, welche er gemacht hat. Also ja, genau. alles schon ein bisschen nebulös. Ja. Hat er einen irgendetwas hinterlassen für euch? Es gibt ja die Mutter noch, hast du gerade erwähnt, und noch eine Schwester. Hat er irgendwas hinterlassen für euch? Eigentlich, ja. Nein, ich meine einen Brief, eine Nachricht, dass ihr irgendwie eine Information noch habt. Er hat zwar einen Abschiedsbrief geschrieben, den habe ich dann persönlich selber gefunden. Mhm. Er hat aber darunter nicht jetzt geschrieben, wieso er sich umgebracht hat. Er hat dann halt nur reingeschrieben, wir sehen uns. Aber wie? Das war der ganze Brief, wir sehen uns? Ja. Nur dieser eine Satz? Ja. Ist und auch, der, und auch sonderbar. Und das hat er auch hingeschrieben, weil wir haben so Geschwister oftmals bei großen Festen oder so Geschwisterfotos gemacht. Mhm. Und wir sind ja jetzt nicht nur mit meiner Schwester oder so, wir sind ja insgesamt 7 Geschwister. Ach so, eine ganz große Familie. Ja. Und sag mal, also zu vermuten, wenn du das so erzählst, ist ja, dass er das getan hat, weil er Angst hat, vielleicht vor einem sehr qualvollen Tod und Sterben. Ja, das hab ich mir auch schon gedacht. Das klingt jetzt so, dass er dem vorgreifen wollte, weil er wusste, es gibt keine Rettung mehr, also ziehe ich selbst den Strich. Dennoch, du sagst, du warst eng, relativ eng für eure Verhältnisse. Ja. Und da gibt es eine große Familie. Warst du oder wart ihr nicht doch ein bisschen sauer auf ihn, dass er nicht zumindest in dem Abschiedsbrief das noch erklärt hat, warum er sich das Leben genommen hat? Also ich persönlich war eigentlich stinksauer, weil er hat mir ja wegen den Krankheiten und so ist eigentlich immer alles erzählt. Mhm. Und mein Er hatte ja eben nicht alles wirklich erzählt. Ja, ne? So ja genau. Er hat halt nur die Diagnosen gesagt, aber was jetzt der Arzt genau gesagt hat und so weiter und so fort und wie weit fortgeschritten ist, sowas hat er überhaupt nicht erzählt. Und sag's nochmal, warum warst du stinksauer? Weil? Weil er nicht geschrieben hat, wieso er sich jetzt das Leben nehmen möchte. Letztendlich, wenn man sich jetzt mal in ihn hineinversetzt, muss der Mann in einer ganz großen Einsamkeit gewesen sein und in einer großen Blockade, dass er selbst das nicht mehr konnte. Und ich glaube, dass seine letzten Stunden wahrscheinlich sehr, sehr, sehr traurig und schlimm waren und einsam. Ja, und bei mir war es jetzt dann so, wo ja klar, ich habe ja versucht, dann wirklich an dem Tag, wo meine Schwester mich dann angerufen hat, wegen der Nachricht, bin ich dann hingegangen, habe ja dann die Polizei angerufen in Heilbronn, dass sie da hinfahren sollen. Dann hat die Polizei nach 2 Stunden mich wieder zurückgerufen und hat gesagt, ihm wird es anscheinend gut gehen, man hätte ihn am Morgen gesehen. Und dann in der Nacht vom 7., da hat dann die Kriminalpolizei bei mir angerufen, dass er sich das Leben genommen hat. Lieber Markus, also im ersten Moment hab ich dann für mich immer gedacht, ich kann selber so nicht mehr weitermachen, weil ich mir irgendwie die Schuld gebe, dass ich nicht für ihn da war. Ja, ich verstehe, was du meinst. Das wollte ich gerade sagen. Wir haben jetzt die Geschichte von deinem Bruder gehört und die hast du uns erzählt. Die ist ja auch schon schwierig und traurig. Jetzt haben wir über dich gar nicht reden können, was das mit dir gemacht hat. Mhm. Ich schlage Folgendes vor, weil unsere Zeit jetzt hier gerade am Ablaufen ist, dass wir dich nochmal zurückrufen. Das heißt, meine Psychologin, die Sabine, und Sabine kann dann ausführlich mit dir auch über deine Schuldgefühle reden. Mhm. Sollen wir es so machen? Ja. Bist du einverstanden? Ja, sehr gut. Dann bitte ich dich aufzulegen, Markus, und die Sabine ruft dich gleich zurück. Danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Ja, okay, danke schön. Auf Wiederhören, tschüss. Auf Wiederhören, tschüss. 1:34 Uhr, unser Thema heute Nacht Suizid, 0800 220 50 50. Und hier ist Katrin. Katrin ist 38. Guten Morgen, Katrin. Hallo. Hallo, Katrin. Warum hast du dich zu dem Thema gemeldet? Ja, mein Thema ist eigentlich ein bisschen anders. Also es geht darum, dass ich keinen Suizid begehen kann. Ich bin, es passt auch ein bisschen zu dem, was gerade Thema war. Ich bin sehr schwer krank, ich werde bald sterben. Und mir geht es ganz, ganz schlecht, aber ich kann mich nicht umbringen, weil ich tiefgläubige Christin bin. Ah. Ja. Vielleicht magst du kurz erzählen, Katrin, was für eine Erkrankung du hast? Ja, ich habe die Addison-Krankheit. Die kennt man nicht, wenn man sie nicht selber hat. Es ist eine Stoffwechselerkrankung. Mhm. Also so im weitesten Sinne, es geht damit los, dass die inneren Organe spielen erstmal blöd und dann machen die sich gegenseitig kaputt. Also die Leber und die Niere und so, das versagt alles nach und nach. Ja. Ja. Wie lange hast du diese Erkrankung schon? Also festgestellt wurde das vor 2 Jahren. Mhm. Aber die Anlage dafür hat man sein Leben lang in sich, aber das wusste ich nicht. Also vor 2 Jahren wurde es festgestellt, ich wurde dann noch operiert, mir wurde eine Niere entfernt und ein Teil der Leber auch entfernt, weil man noch dachte, man kann da noch was machen, aber das hat eben nicht funktioniert, weil es eben zu spät schon war. Ja, und jetzt ist es. Und das ist jetzt eine unheilbare Erkrankung. Ja. Wie schlimm ist der Zustand jetzt schon, jetzt heute, während wir zum Beispiel miteinander telefonieren? Ja, also ich würde schon sagen, sehr schlimm. Also ich, ich kann so gar nichts mehr machen. Ich kann nicht rumlaufen, ich kann nicht irgendwo hingehen, ich kann nichts mehr essen. Mhm. Liegst du quasi immer im Bett? Ja, kann man so sagen, ja. Jetzt auch, während wir sprechen? Ja, also jetzt auf der Couch, aber die meiste Zeit. Hast du Schmerzen? Im Bett und, also ich liege, ich habe auch starke Schmerzen, ja. Und es ist einfach nicht schön, es ist also eigentlich kein Leben. Bist du alleine? Oder in einer Beziehung? Also ich bin nicht in einer Beziehung, aber ich bin auch nicht alleine. Ich habe viele Menschen um mich rum, meine Familie und also meine Ursprungsfamilie, so meine Mutter, meine Brüder sind für mich da, ja. Aber es ist trotzdem nicht, es ist eben kein Leben in dem Sinne mehr. Ja. Lebst du alleine in einer Wohnung oder lebst du bei deinen Eltern oder in der Familie? Nee, die meiste Zeit bin ich alleine in meiner Wohnung, wenn es geht. Viel bin ich auch im Krankenhaus. Mhm. Kannst du dich denn alleine in der Wohnung noch, funktioniert das noch? Schaffst du das alleine oder kommt ein Pflegedienst? Nein, dann muss immer jemand kommen, dann entweder Pflegedienst oder eben Familie. Pflegedienst kommt 2-mal am Tag, morgens und abends, hol mich aus dem Bett und bring mich wieder da wieder hin und zwischendurch ist dann immer Familie da. Also alleine geht nicht. Wie hoch ist denn deine Lebenserwartung noch? Ja, das kann man schlicht sagen, also so, die Ärzte sagen ja auch nichts Genaues. Aber ich sag mal, das Höchste der Gefühle ist vielleicht noch ein Jahr. Mhm. Aber da habe ich auch keinen Bock drauf. Weil wahrscheinlich von Monat zu Monat es immer schlimmer wird. Ja. Und die Leidenszeit dann immer intensiver wird. Ja, genau. Und du letztendlich wahrscheinlich dann ein absoluter Pflegefall sein wirst. Und niemand, du kannst gar nichts mehr alleine machen. Genau. Jetzt hast du gerade was sehr Schwerwiegendes gesagt. Ich würde mir am liebsten das Leben nehmen, aber ich kann es nicht, weil ich Christin bin. Darf ich mal ganz? Verstehst du wahrscheinlich nicht. Oder verstehen ja die meisten Menschen wahrscheinlich nicht, aber es ist eben so mein Glaube und. Katrin, ich habe mich sehr viel mit diesem Thema beschäftigt. Auch gerade mit der Frage der Selbsttötung und wenn man Christ ist oder in Bezug zum Christentum. Mhm. Warum glaubst du, dass das nicht geht? Ja, es hört sich jetzt bescheuert an, aber es ist eben mein Glaube. Ich glaube eben, dass ich, wenn ich mich selber umbringe, es ist eben eine Sünde und dann komme ich nicht in den Himmel. Mhm. Und ich glaube auch an den Himmel. Mhm. Und da will ich hin. Mhm. Ich weiß, dass sich das total bekloppt anhört, aber es ist eben mein Glaube. An welche Form der Selbsttötung hast du denn oder würdest du denken? Ja, wenn ich es tun würde, würde ich es mit Tabletten tun. Also so habe ich auch gerade schon zu deinem Mitarbeiter gesagt, auf gar keinen Fall so, dass da andere Menschen mit involviert wären. Mhm. Also ich würde dann zu Hause das machen, irgendwie ja mit Tabletten oder mit so, dass man so einschläft, so in der Richtung, hätte ich mir das so gedacht, wenn. Also wenn, überhaupt. Dann würdest aber auf gar keinen Fall, ich würde mich auf gar keinen Fall irgendwie von Zug schmeißen oder so Sachen. Geht ja schon mal nicht mehr, aber will ich auch generell nicht machen. Mhm. Ich das ganz schlimm finde, wenn sowas passiert und dann die anderen Menschen damit involviert sind, das möchte ich auf gar keinen Fall. Es gibt ja noch die andere Variante, dass man in die Schweiz zum Beispiel fährt und dort aktive Sterbehilfe in Anspruch nimmt. Aber es ist ja trotzdem. Das widerspricht deiner ethischen Grundhaltung. Mhm. Weißt du, Katrin? Es gibt in der Bibel keine einzige Stelle, die die Selbsttötung verurteilt. Die Stelle, dass das Leben, wird einem von Gott geschenkt und kann einem nur von Gott genommen werden. Ja. Aber ich bin kein Christ mehr, aber ich war lange Christ und sehr überzeugter Christ. Und ich habe diesen Gott immer als Liebenden, einen mich über alles liebenden Gott gesehen. Und ich glaube, dass dieser mich über alles liebende Gott mich nicht zwingen würde zu einer für mich unerträglichen Qual. Ich glaube, dass diese Liebe auch eine solche Tat umschließen könnte. Ich glaube nicht, dass man kategorisch das so sieht, dass Gott das nicht will. Es ist sehr schwierig, immer über den Willen Gottes zu sprechen. Aber da über allem die Liebe und die absolute Liebe steht, glaube ich, dass auch ein Verzeihen von seiner Seite da ist für Menschen, die sich das Leben nehmen. Das würde ja bedeuten, dass alle Menschen, die sich das Leben nehmen, von Gott verbannt würden. Das glaube ich, also das habe ich als Christ nie glauben können und ich glaube es heute auch nicht. Ich finde, du solltest dich, also das kann nicht, nein, so darf ich das nicht sagen, du solltest dich, ich kann es nur von meiner Warte aus erklären. Ich finde, ich würde mich von all den Geboten und Dogmen, was Kirche und was man uns so viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte gesagt hat, würde ich mich versuchen zu lösen. Ich würde in mein Herz schauen und in mein Gewissen. Und wenn ich das mit meinem Gewissen vereinbaren kann und ich spüre, dass der Gott, den ich anbete und den ich liebe, dass der mich wirklich liebt, dann würde der mich auch lieben, wenn ich mir das Leben nehme. Es ist meine Meinung dazu und ich kann sie dir ja nur sagen. Ich respektiere das sehr, was du sagst, aber es gibt auch eine ganze Menge Christen, glaub mir das, die das auch so sehen, wie ich es dir gerade erzählt habe. Ja, das weiß ich schon. Aber ich bin ja ich und ich habe ja meinen Glauben so für mich. Ne? Und das ist sehr schwierig für mich. Ich hatte vor einiger Zeit... Ich glaube im Grunde genommen natürlich auch an einen gütigen und gnädigen und liebenden Gott, natürlich. Aber, ja, wie gesagt, weiß ich nicht. Ich hatte vor einigen Monaten die große Freude, das Ehepaar Schneider kennenzulernen, den ehemaligen EKD-Vorsitzenden, Chef der Evangelischen Kirche, und dessen Frau kennenzulernen. Seine Frau leidet an einer schweren Krebserkrankung. Beide sind gläubige Christen. Und es ist so, wenn der Zustand sich verschlimmern wird, ist es wohl geplant, dass die Frau von Nikolaus Schneider in die Schweiz geht zur aktiven Sterbehilfe. Und mich hat diese Begegnung sehr beeindruckt. Beides tiefgläubige Christen. Nikolaus Schneider sieht es anders, er sieht es eher wie du. Aber er hat die Tür für seine Frau geöffnet und er belastet sie nicht mit einem schlechten Gewissen und hat gesagt, es ist nicht meine Meinung, aber ich stehe an deiner Seite, wenn du das möchtest. Wenn du es mit deinem Gewissen vereinbaren kannst, dann mach es. Ja, weil es ist ja auch noch dann was anderes, ne? Da ist das er ja nicht selber. Ja, aber sie ist eben auch eine sehr überzeugte Christin. Es ist nicht meine Aufgabe, dich zu überzeugen. Weiß Gott, darum habe ich auch nicht angerufen. Wir unterhalten uns ja nur darüber. Ja, nein, ich respektiere deine Meinung ja auch total. Es gab auch Die meisten Menschen sind ja dieser Meinung. Also ich bin ja auch da. Ich weiß ja, dass ich da relativ allein auf weiter Flur bin. Gehörst du der großen evangelischen Kirche an? Ja, ja, der Landeskirche. Evangelischen Kirche, ja, nicht jetzt irgend so eine Abspaltgruppe oder so, nein. Hast du denn mal das Gespräch gesucht mit einem Geistlichen deines Vertrauens? Ja, das ist ja schwierig heutzutage. Man hat ja keinen Geistlichen seines Vertrauens mehr. In meiner Kirchengemeinde ist jeden Sonntag ein anderer Pastor. Mhm. Oder ist noch nicht mal mehr jeden Sonntag Gottesdienst. Das ist ja heutzutage so, ne? Das wird ja alles weniger. Die Kirche, zu der ich gehört habe, die wurde inzwischen abgerissen. Ja. Und ich kann ja jetzt auch nicht mehr so in Grünen gehen oder so. Mhm. Das, man hat eben nicht mehr, also dieser Pastor, mit dem ich früher auch so ein, mit dem ich jetzt auch reden könnte darüber, aber der ist ja nicht mehr da. Das ist ja alles nicht mehr. Hast du denn mit anderen Leuten darüber, über diesen Wunsch, den vielleicht geheimen Wunsch, schon gesprochen? Nicht so richtig. Das heißt, deine Familie weiß das gar nicht eigentlich? Nee, ich glaube mal, die ahnen das. Sie wissen, dass ich einfach müde bin und dass ich nicht mehr kann. Das hast du alles mit... Darüber gesprochen habe ich eigentlich mit niemandem. Das hast du alles bisher so mit dir ausgemacht und wir reden jetzt zum ersten Mal offen darüber. Eigentlich schon, ja. Mhm. Ja, mit meinem Arzt habe ich schon darüber gesprochen. Was sagt der Arzt? Ja, der sagt auch, das ist, Sie müssen sehen, wie sie damit klagen. Und der hat auch gesagt, aber wenn sie einen anderen Weg gehen würden, ich hätte da vollstes Verständnis für, weil es einfach wirklich nur noch immer schlimmer wird und ganz grausam wird. Hat er mir auch ganz offen gesagt, es wird einfach grausam. Es wäre ja auch wahrscheinlich schwierig zu bestimmen, ab wann der Zeitpunkt ist. Wann ist der Zeitpunkt, wo man sagt, ich möchte nicht mehr? Ja, eigentlich ist er schon da. Mhm. Wo es jetzt noch gar nicht so grausam ist, aber ich habe einfach, weil das ist ja wie gesagt kein Leben mehr, ne? Wenn man nicht mehr nichts mehr machen kann und nicht mehr rausgehen kann und eigentlich so, ja, nur so vegetiert und auch ja eigentlich noch viel zu jung dafür ist. Ne? Du fühlst dich aber nicht einsam. Du hast genügend, so habe ich es gerade verstanden, Einbettung durch deine Familie und Menschen Freunde um mich rum, klar, aber ich bin trotzdem in meiner Krankheit bin ich einsam. Natürlich, ja, das stimmt. Ja. Und mit dieser letzten... Ich möchte denen das auch gar nicht so alles erzählen im Einzelnen, weil ich die auch nicht so belasten möchte damit. Aber mir wäre es eigentlich lieb, wenn ich jetzt nicht so drauf wäre, wie ich drauf bin, dann würde ich jetzt schon nicht mehr leben. Weil es macht einfach keinen Spaß mehr und es ist einfach kein Leben mehr. Und es würde auch wahrscheinlich fürs Umfeld auch dann sogar besser sein. Ne? Nein, das Umfeld sollte dich nicht interessieren, es geht um dich. Nein, aber das käme noch dazu. So, ne? Das sieht dann auch nicht mehr so. Für die ist das ja auch ganz schwierig und ganz schlimm. Das wäre ja dann auch noch besser, wenn diese noch davon erlöst wären. Aber das ist nicht mein Beweggrund. Ja. Also wenn es so wäre. Also, ich glaube, Katrin, wir haben das ausgetauscht, was man in dieser Situation sprechen kann. Ich habe dir meine Sichtweise gesagt. Ich habe volles Verständnis für deine Sichtweise bis zu einem gewissen Punkt. Ich würde es moralisch nicht verurteilen. Ich möchte sehr gerne, dass du auch noch ein Gespräch jetzt mit meiner Psychologin führst. Ja, für dich auch. Sehr gerne. Sabine, sehr nette Frau. Und vielleicht könnt ihr noch ein paar andere Aspekte noch besprechen und in Ruhe dann diskutieren. Ja, das wäre schön. Liebe Katrin, alles Gute von Herzen. Viel Kraft. Ich danke dir auch. Zuversicht wünsche ich dir. Für das Gespräch. Sehr gerne. Du legst bitte auf. Ja. Du legst bitte auf und Sabine ruft dich gleich an. Okay. Vielen Dank. Ja, auf Wiederhören. Ja, danke. Tschüss. Wir haben 1.48 Uhr und hier ist Joe. Joe ist 27. Guten Morgen, Joe. Guten Morgen, Domian. Was eine Ehre für mich, einfach mit dir zu telefonieren. Ich höre schon länger zu, weißt du, aber ich war noch nie der Meinung, weil die anrufen zu müssen. Freue mich, dass du da bist und gleich dann zu einem so ernsten Thema. Ja, es ist leider wirklich ein ernstes Thema, weil viele Leute bei mir im Umfeld sind verstorben oder von Freunden, die Eltern haben sich das Leben genommen und mein Vater selbst, der ist an Krebs gestorben. Und bei ihm habe ich wirklich gesehen, dass das ein Löwe war, weil er hat bis zur letzten Sekunde gekämpft. Er hat gesagt, naja, das kann nicht sein. Ich will leben, Und auf der anderen Seite, weil mein Vater und ich waren zusammen in der gleichen Firma. Mhm. Und auf der anderen Seite schießt sich genau in der Zeit, wo mein Vater kurz vorm Sterben war, der guter Arbeitskollege, weißt du, weil er eine Situation falsch eingeschätzt hat, hat sich mit der Frau gestritten. Er war auch, er war kein normaler Bürger, sagen wir mal so. Ja. Und die Frau ist abgehauen aus der Kneipe und er ist nach Hause gegangen und am Abend hat sie Pistole in den Mund gesteckt und abgedrückt. Jetzt hast du dich ja zu dem Thema gemeldet, Suizid. Genau. Was genau möchtest du dazu sagen oder erzählen, Joe? Ja, dass das Leben heilig ist, ganz einfach. Und es kann nicht sein, dass man selbst das Leben nimmt. Ach so, also ich bin der Meinung, eine grundsätzliche Diskussion. Du findest Suizid nicht moralisch, ethisch vertretbar. Ne, also mir fällt kein Grund jetzt ein, zu sagen, ja, es ist wohl der einzige Ausweg. Naja, wir haben ja vielleicht gerade, ich weiß nicht, ob du es mitgehört hast, das Gespräch mit deiner Vorgängerin, mit Katrin. Tut mir leid, ich war mit dem Hund jetzt unterwegs, weil ich habe jetzt Feierabend gemacht gerade eben. Also. Bin jetzt mit dem Hund eine Runde. Okay. Hab dich auch Lautsprecher gehabt. Okay, also ich habe gerade sehr lange mit Katrin telefoniert, 38 Jahre alt, schwerst erkrankt, in einer finalen Phase. Vor ihr liegt nur noch das Allerschlimmste, nämlich dass sie ein absoluter Pflegefall wird, mit großen Schmerzen. Und sie sagt, dass sie eigentlich gerne sterben möchte und sich das Leben nehmen möchte, aber sie, wiederum ihr Glaube hält sie davon ab. Aber wenn der Glaube nicht wäre, dann würde sie es tun. Glaubst du nicht, aber dass... Aber wiederum, ich habe einen Freund gehabt, der ist an Krebs erkrankt. Mhm. Und ich habe den getroffen in den letzten Tagen von ihm und ich habe den gefragt, wie es ihm geht. Den Satz, den der mir darauf geantwortet hat, der ist bei mir, der ist voll mir eingebrannt. Er hat gesagt, solange ich gehen kann, ist alles in Ordnung. Mhm. Ich meine, klar, manche Fälle gibt es, die sind einfach zum Scheitern verurteilt. Die können da nicht mehr gehen. Das ist es ja. Zum Beispiel. Trotzdem, wie bleibt man in Erinnerung? Wie bleibt man in Erinnerung für die Menschen, die hinterblieben sind? Wie bleibt man in Erinnerung? Das ist die Frage, die man sich stellen muss. Meinst du, ich habe selber Phasen gehabt. Ich habe selber Phasen gehabt im Leben, wo ich mir gedacht habe, ey, das kann nicht gehen. Es ging weder nach vorne noch nach hinten. Mhm. Gar nichts ging bei mir im Leben. Mhm. Und trotzdem, ich habe es nicht als Lösung gesehen. Mhm. Ich meine, klar gibt es die Fälle. Aber vielleicht hast du das Glück gehabt, dass du eben noch nicht in so einer wahnsinnig dramatischen Situation. Natürlich. Ich kann Krankheiten, kann man gar nicht miteinander vergleichen. Ich habe meinen Vater selber dran verloren und ich habe gesehen, was eine Krankheit aus einem Menschen macht. Wie lange ist dein Vater jetzt schon tot? 10 Jahre. 10 Jahre. Nur, was hätte ich über den heute gedacht, wenn er sich das Leben genommen hätte? Was hätte ich über den gedacht? Das wäre doch bei mir im Gedanken geblieben. Das wäre bei mir im Herzen geblieben. Finde ich nicht. Wenn dein Vater selbstbestimmt die Entscheidung getroffen hätte, dass er nicht mehr kann, muss man das doch auch respektieren. Und das ist doch nichts Abwertendes. Domian, ich weiß ganz genau, dass du bist ja schon lange in dem Beruf. Und du kannst mich erziehen oder du kannst mir was sagen und nicht ich dir. Klar, Nein, wir diskutieren. Das hat mit Erziehen nichts zu tun. Wenn du die Meinung hast, respektiere ich das absolut. Aber Domian, mit wie vielen Leuten hast du gesprochen? Mit wie vielen Leuten habe ich gesprochen? Das ist es, worauf du achten musst, weißt du? Ja, aber ich respektiere natürlich absolut deine Haltung. Ich frage ja nur. Keine Sorge. Aber lass mich noch ganz anders fragen, Joe. Du hast eine ganz klare Position. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Verurteilst du Menschen, die sich das Leben nehmen? Ja, ich sehe es als Aufgabe. Also die Leute haben aufgegeben, so sehe ich das. So sehe ich das ganz klar, weil wer gibt uns das Recht, uns das Leben selber zu nehmen? Ich meine, unser Leben ist geschenkt worden. Ich bin auch Christ, das muss ich dazu sagen. Ich bin strengst katholischer Christ aus Polen und in meinen Augen, ich hänge am Leben. Egal, was für Phasen es im Leben kommen. Ich meine, natürlich, man kann keine Krankheit mit sowas vergleichen wie scheiß Zeiten oder die Frau ist gestorben. Oder wie die Maria ganz am Anfang, was die gesagt hat, was da fassungslos. Also in meinen Augen, das Leben ist heilig und am Ende wird alles gut. Ja, wenn man so sieht und wenn man das so glaubt, ist es ja auch alles gut. Nur können das nicht alle Menschen so glauben, das ist ja auch klar, ne? Alle Menschen sind halt nicht Christen oder streng gläubige Menschen, was auch immer. Hey, ich bin 27 Jahre alt. Ich weiß nicht, was in 27 Jahren ist, wenn ich im Alter bin irgendwie und erkranke. Dazu kann ich nichts sagen. Nur ich kann eins sagen, mein Vater hat bis zur letzten Sekunde gekämpft und das sehe ich ihn hoch an. Mhm. Jeden, den ich kenne eigentlich, außer die Leute, die aufgegeben haben, die sich das Leben genommen haben. ich habe Leute, wie gesagt, die sind durch einen dummen Zufall gestorben einfach. Und das tut mir leid. Leute, es gibt Leute da draußen, die leben wollen, die im Krankenhaus jetzt liegen, gerade um ihr Leben kämpfen. Und es ist wiederum die anderen Menschen, die einfach aufgeben. Und aufgeben ist Schwäche. Tut mir leid. Ja, nicht immer. In dem Fall wie bei einer Erkrankung. Mhm. Aber die Sache ist, wie bleiben die in Erinnerung? Das ist die Sache, die man sich fragen muss. Hast du schon mal gesagt, für mich würden sie nicht schlecht in Erinnerung bleiben, die Menschen, die das getan haben. Ich hätte sogar hohen Respekt vor diesem, vor dieser Tat. Da gehört ja sehr, sehr viel Mut zu, das zu machen. Aber Domian, vor einer Woche, glaube ich, hat einer angerufen bei dir, der unter einer Brücke lang gefahren ist. Wo die Frau sich auf die Brücke von der Brücke runtergeschmissen hat. Mhm. Ist das ein Weg? Nein, so darf man das nicht machen. Man darf nie andere Menschen mit reinreißen. Ja. Das muss man. Aber manchmal hast du nicht unter Kontrolle. Manchmal springst du aus der Wohnung raus auf den Balkon und einer geht unten lang und du erwischst den Typen auf einmal. Mhm. Das ist es ja. Weißt du, ich kenne wirklich viele Leute, die sich umgebracht haben. Einer mit einer Zeitschaltuhr hat sich zwei Drähte um Handgelenk gemacht, hat sich nach 10 gelegt und irgendwann. Aber es ist kein Weg, tut mir leid. Okay, Joe, darüber wollten wir ja heute Abend hier heute Nacht auch reden. Und du hast diese klare Position, das ist ja völlig in Ordnung. Und dafür danke ich dir, dass du angerufen hast. Und komm mit nach Hause, du bist noch unterwegs, ich höre es gerade. Ja, natürlich, aber ich hoffe, ich bin den Leuten nicht zu nahe getreten, wenn ich jetzt die Hoffnung genommen habe auf irgendwas Leichteres oder was. Es gibt nichts Leichtes im Leben. Das Leben ist halt das Leben. Okay. Lieber Joe, vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute. Lieber Domian, hat die Ohrenchef, mach weiter so, wie du machst, ja? Ciao. Tschüss. Und hier ist Martin, 56. Guten Morgen, Martin. Guten Morgen. Hallo, Martin. Ich höre mich ein bisschen heiser an. Nichts mit Erkältung zu tun. Ich habe viel geschrien. Du hast geschrien? Ja. Warum hast du geschrien? Ja, ich bin Anhänger von Fortuna Düsseldorf. Ach so. Okay. Die hatten letzte Woche ein sehr schlechtes Spiel und da musste ich so viel schreien. Da musst du sehr viel geschrien haben. Ja, ganz viel. Aber du hast zum Thema Suizid angerufen. Ja, richtig. Warum? Ja, ich habe ja das mitbekommen in der Sendung, dass du das Thema hast. Und dann habe ich dir geschrieben und war ich nur neugierig darauf, ob ich denn da mich das so äußern kann und mit dir darüber zu sprechen. Ich habe keine Ahnung gehabt, wo mich das hinführt, aber ich war neugierig. Ja, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, was du uns geschrieben hast. Leg mal los. Ja, ich habe also einen Suizidversuch unternommen. Mhm. Und das war also jetzt 2001. Ja. Und ich habe den ganz genau geplant, wie ich den mache. Was wolltest du denn machen? Ja, ich habe also bin in die Garage gegangen und habe die Garage innen abgedichtet und wollte mich also mit Autoabgasen umbringen. Mein Auto war ein Golf Diesel. Und ich habe dann also das, wie gesagt, die Garage innen ganz dicht gemacht und so weiter und habe dann das Auto angelassen und habe mich dann hinter den Auspuff gelegt. Da lag ich dann an 2 Stunden. Ist nichts passiert. Bin leider nicht umgekommen. Ist nichts passiert. Leider, was sag ich, ist Quatsch, aber es ist halt so gewesen, dass ich dann den Suizidversuch abgebrochen habe, weil ich nicht starb. Ich starb einfach nicht. Und war dann also vollkommen überrascht oder wie auch verstört in dem Moment. Und habe dann also von innen alles wieder abgemacht, die ganzen Klebestreifen und so, und bin dann aus der Garage wieder raus. Ist ja fast schon kurios. Ja, sehr kurios, ja. Ich bin dann also zurück in die Wohnung gegangen. Habe mich dann in den Sessel gesetzt und war es schon früh morgens. Und dann klingelte das Telefon, bin ich nicht rangegangen. Wusste schon, wer es war, war meine Mama natürlich. Und die stand dann 10 Minuten später hier in der Tür. Und sah dann mich schon, sie hat den Schlüssel von unserer Wohnung. Hatte die irgendwas geahnt? Ja, die hat das geahnt. Warum wolltest du dich eigentlich umbringen? Ich war also 3 Monate davor in einer psychosomatischen Klinik, weil ich also an einer Erschöpfungsdepression erkrankt war. Und die haben mich da als hoffnungslosen Fall entlassen. Verstehe. Weißt du im Nachhinein, warum du nicht an diesen Abgasen gestorben bist? Ja, also wenn es Kohlendioxid gewesen wäre, dann würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mit dir reden. Es war Kohlenmonoxid. Ich habe auch eine Kohlenmonoxidvergiftung gehabt, aber nur schwach ausgebildet. Die Dämpfe, die also dich in der Garage entwickelt haben, die sind also nicht so jetzt gewesen, dass ich erstickt wäre. Das war ja nun ein klarer Hinweis des Schicksals, den wollen wir noch nicht. Jutta, das war mal dann so, nicht schon, ja. Heute kannst du drüber lachen. Ja, weil das war einfach so, das Krankheitsbild einer Depression führt einen immer mit Selbstmordgedanken zusammen. Martin, ganz kurz, die Sendung ist gleich vorbei. Geht's dir heute gut? Sehr gut. Super, das freut mich sehr. Vielen Dank für den Anruf. Alles Gute. Ja, wünsche ich auch. Alles klar. In der Technik heute Nacht, Benjamin Vlies. Wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Morgen in der freien Themennacht. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen. Wünsche euch eine gute Nacht. Bis dann. Tschüss.